1970 plädierte Ernst Jandl für eine Dichtung der Sprachfetzen, die er so kennzeichnete. Sie erfasst Sprache als Körpergeräusch, verwirft die Idee des Konstruktiven und beseitigt das Possierliche aus der Dichtung. Im gleichen Jahr ist auch das nun folgende Hörspiel von und mit Ernst Jandl entstanden. Das Röcheln der Mona Lisa. Ein akustisches Geschehen für eine Stimme und Apparaturen. Ich, dir, machen, an mir. Heilsüberraschung. Ich, dir, machen, an mir. Sprachüberraschung. Ich, dir, machen, an mir. Farbüberraschung. Ich, dir, machen, an mir. Temperaturüberraschung. Schau, Träume sind Scheune, schäm dich, Traum ist Schauen, schau, Träume sind Scheune, schäm dich, Traum ist Schauen, Träume sind Scheune, schäm dich, Traum ist Schauen, Träume sind Scheune, schäm dich, Traum ist Schauen. Träume sind Scheune, schäm dich, Traum ist Schauen. Träume sind Scheune, schäm dich, Traum ist Schauen. Träume sind Scheune, schäm dich, Traum ist Schauen. Aufgewacht. Die Arme Strick hängen am Strick Stein an den Füßen Stein hängt der Stein dazwischen ein dazwischen in die Länge dazwischen gezogener dazwischen Augenblick Blick ein harmloser Knall beim Zerreißen. Das ist der ganze Trick. Halsüberraschung. Sprachüberraschung. Schöne Sterben. Temperaturüberraschung. Wir sind jung. Und das war schön. Wir sind jung. Und das war schön. Wir sind jung. Und das war schön. Vers. Hause. Ja. Wo. Vers. Hause. Ja. Ab. Ja. Läuse. Im. Pullo. Nicht. So blau ist der Himmel. Gewesen. Blond. Auäugig. Irene! Du bist mein, ich bin dein. Das sollt du gewiss sehen. Du bist beschlossen in meinem Herzen. Verloren ist das Schlüsselin. Du musst immer drinne sehen. Ho, Ho Chi Minh, Ho, Ho, Ho Chi Minh, Ho, Ho, Ho Chi Minh, Ho, Ho, Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh. Ich bin dein, du bist mein, das sollst du gewiss sein. Du bist beschlossen in meinem Herzen, verloren ist das Schlüsselin. Du musst immer drinnen sein. Ah! So blau ist der Himmel gewesen. Die Sonne geht auf und zu. Die Sonne geht auf und zu. Die Sonne geht auf und zu. Der Mond geht auf und zu. Der Mond geht auf und zu. Der Mond geht auf und zu. Die Sonne geht auf und zu. Er ist offen. Die Sonne geht auf und zu. Heiter offen. Die Sonne geht auf und zu. Er ist heiter offen. Die Sonne geht auf und zu. Die Sonne geht auf und zu. Die Sonne geht auf und zu. Die Sonne geht auf und zu. Die Sonne geht auf und zu. Dir. Die Sonne geht auf und zu. Machen. Die Sonne geht auf und zu. An mir. Die Sonne geht auf und zu. Die Sonne geht auf. Sprachüberraschung. Die Sonne geht auf und zu. Er ist offen. Er ist heiter offen. Er ist sehr heit offen. Die Sonne geht auf. Und zu. vom, zum. Vom, zum, vom. Von, vom, zu, vom. Vom, vom, zum. Von, zum, zu, zum. Vom, zum, vom. Vom, vom, zum. Und zurück. Zurück! Zurück! Zurück! Zurück! Wohin? Wohin? Dort. Dort. Der Ort. Der Ort. Schön. Schön. Fort. Fort. Tell me, Nelly, if it's true. I am I and you are you. Gravely, Nelly shook her head. I am I and you are dead. Schöner sterben, schöner sterben. Tell me, Nelly, if it's true. I am I and you are you. Gravely, Nelly shook her head. I am I and you are dead. Glaube, Öffnung und Liebe. Einen Spalt! Jede Wolke hat am Rand einen Schimmer. Blau, bist du mir? Fahrt, Überraschung! Grünzen Sie ihn von mir. Wie letztes Mal. Rot. Herunter. Blau. Patsch, Handy, zam, was wird der Papa bringen? Zwei schöne Schuchibandi dran, da wird der Hansi springen. Die Schöpfung. Patsch, Handy, zam, was wird der Papa bringen? Zwei schöne Schuchibandi dran, da wird die Anni springen. Die Schöpfung. Von einem Heiden. Patschhandizam, Patschhandizam, was wird der Papa bringen? Zwei schöne Schuchibandi dran, da wird die Fritzi springen. Die Schöpfung von einem Heiden. Nimm immer wieder das Gleiche und mach daraus eine Leiche. Patschhandizam, Patschhandizam, was wird der Papa bringen? Zwei schöne Schuchibandi dran, da wird der Ernsti springen. Die Schöpfung von einem Heiden. Nimm immer wieder das Gleiche und mach daraus eine Leiche. Die Schöpfung von einem Heiden. Nimm immer wieder das Gleiche und mach daraus eine Leiche. Die Schöpfung von einem Heiden. Nimm immer wieder das Gleiche und mach daraus eine Leiche. Reh! Nimm immer wieder das Gleiche und mach daraus eine Leiche. Zept! Nimm immer wieder das Gleiche und mach daraus eine Leiche. Für! Nimm immer wieder das Gleiche und mach daraus eine Leiche. Schöpfer! Chauffeur. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Tommy, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Tommy, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Tommy, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Tommy, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Tommy, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Tommy, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Tommy, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Tommy, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Tommy, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Tommy, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Tommy, happy birthday to you. Wie viele Kinder haben Sie eigentlich? Sieben. Happy birthday to you. Zwei von der ersten Frau. Happy birthday to you. Zwei von der zweiten Frau. Happy birthday to you. Zwei von der dritten Frau. Happy birthday to you. Und eins, ein ganz kleins, von mir selber. Freunde! Freunde! Freunde, schön ärgert der Funken. Freunde, schön ärgert der Funken. Freunde, schön ärgert der Funken. Freunde, schön ärgert der Funken. Freunde, schön ärgert der Funken. Sie haben eine Tüte mit Rosinen bei sich. Ah! Und erwarten dich im besten Zimmer bei sich. Schön! Und laden dich ein, bitte bedienen Sie sich. Wenn du gegessen hast von den Rosinen bei ihnen. Freunde! Freunde! Und du erkundigst dich, womit kann ich dienen, bitte? Ah! Sagen Sie, wie äußerst aufmerksam von ihnen. Freunde, schön ärgert der Funken. Haben Sie vielleicht ein paar Rosinen bei sich? Ah, musst du Nein sagen, wird die Verwandlung groß sein. Wir haben uns leider sehr getäuscht in Ihnen. Freunde, wozu tragen Sie Backentaschen bei sich? Freunde, glauben Sie, wir haben Ihnen zum Naschen Rosinen? Freunde, aber kannst du ja sagen, wird die Verwandlung groß sein? Ja. Mit milden Seifen werden Sie dich abwaschen. Ah. Auf Ihren Schultern werden Sie dich durch alle Zimmer tragen. Schön. Mit süßen Stimmen werden Sie dich fragen. Freunde, schöner, Götter, Funken, Freunde, schöne Götter der Funken! Freunde, schöne Götter der Funken! Und gefallen Ihnen diese schönen Vorhänge, bitte? Ja! Und gefällt Ihnen diese praktische Beleuchtung, bitte? Ja! Und finden Sie diesen Käse nicht hervorragend? Ja! Und du wirst Freunde gewinnen? Ja, sagend! Ja! Freunde schöner Götterfunken! Freunde schöner Götterfunken! Freunde schöner Götterfunken! Freunde schöner Götterfunken! Freunde schöner Götterfunken! Freunde schöner Götterfunken! Freunde schöner Götterfunken! Freunde schöner Götterfunken! Freunde schöner Götterfunken! Freunde schöner Götterfunken! Freunde schöner Götterfunken! Freunde schöner Götterfunken! Freunde schöner Götterfunken! Freunde schöner Götterfunken! Freunde schöner Götterfunken! Freunde schöner Götterfunken! Freunde schöner Götterfunken! Freunde schöner Götterfunken! Freunde schöner Götterfunken! De Frau, me Frau, me Frau, over me Frau, over me Frau, over me Frau, de me Frau, de me Frau, de de de. Mama is tot! Leise funkelt das Glück. Leise funkelt das Glück. Leise funkelt das Glück. Temperaturüberraschung! Wir brachten Das Röcheln der Mona Lisa, ein Hörspiel von und mit Ernst Jandl. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahre 1970.